следующей дозе она чемпион. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio und beim Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 22.06. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder wir sind hier live bei punkrockersradio.de. Zu Gast ist heute Abend der Nils, der schöne Nils. Der eine Nils. Der Tankstelle. Ja, der andere Nils, auf den warten wir noch. Ja, der steht noch im Stau oder sowas. Ja. Oder im Aufzug fest. Man weiß es nicht genau. Ja, das Aufzugproblem ist ja wieder. Hätte ja keiner ahnen können, dass man hier 5 Minuten braucht für einen Aufzug. Du bist doch ziemlich schnell hochgekommen, ne? Ja. Ich habe direkt nochmal unten gefragt, hier, Himmelsberger, wo ist das? Und dann, ja, gesagt, ja, hier, 27, müssen wir ganz schnell, ich hole schon den Aufzug. Ja, die kennt sich gut aus, da die Pförtnerin. Die habe ich schon das letzte Mal lobend erwähnt. So, ja. Herzlichen Dank mal wieder für die Einladung. Du sagtest ja, es sei ein Jahr her. Ja, knapp ein Jahr, ne? Auch mit dem anderen Nils. Ja, im 7. war das irgendwie letztes Jahr. Okay. Da war der zum letzten Mal zu zweit hier. Es war auf jeden Fall Sommer, was man noch auf dem Foto sieht von der letzten Sendung, weil wir nur T-Shirts haben. Was auch ein Beweis ist, dass ihr zwei verschiedene Personen seid und nicht eine, die schizophren ist. Nee. Die Leute wissen das mittlerweile, glaube ich auch, dass es davon zwei gibt. Wobei man, der eine ist ja so, also der wahre Nils hält es ja gerne anonym. Er findet das ja richtig gut, dass ihn keiner kennt. Ja, der macht so ein bisschen so ein Spiel draus, ne, dass er eine graue Maus ist. Ne? Genau. Und ich kriege immer alles. Wir würden auch auf der Straße nicht erkennen. Nee. Jetzt habe ich mir die CDs hier vorbereitet, die er hier bekommt, ne? Hey, kommt von Radio Storm, Systemo und Los Bier holen. Ach, das ist ein Bandname? Ja. Los Bier holen? Ja. Müssen wir uns davon gleich was anhören? Müssen wir nicht, aber wir können. Ich sehe gerade hier, die haben 24 Lieder auf dieser CD. Das ist mal eine Ansage. Ja. Macht man das noch heutzutage? Will man das? Ich weiß nicht, dass man heutzutage, ob man heutzutage noch CDs macht, ist auch die Frage. Aber apropos Musik. Ja, gerade eben haben wir ja was gehört, genau, was du mitgebracht hast. Ganz vergessen, das war die Band White Lung aus Vancouver, Kanada. Den Song, den wir gerade gehört haben, der ist erhalten auf der, glaube ich, ersten Single. Der ist jetzt nämlich nicht von dem ganz neuen Album, was vor ganz kurzem erschienen ist. Paradise heißt das. White Lung sind fast eine reine Frauenband. Also der Gitarrist ist männlich. Und die geben halt ziemlich Gas. Nur auf dem neuen Album sind 2 langsame Lieder. Ansonsten klingt fast alles immer so wie der Song, den wir gerade gehört haben. Mhm. Also da wird keine Pause gemacht. Von dem neuen Album, von dem Sorry, brauchen wir da gar nichts anhören, oder wie? Nee, das ist nicht neu. Nee, ist auch nicht neu. Hier Below, das ist die aktuelle Single vom neuen Album. Aha. Das ist auch eine Mogelpackung, weil wenn man diese Single hört, das ist gerade sowas für so Shoegaze, Postpunk-Freunde, aber das restliche Album ist auch nicht so. Mhm. Ne? Die locken da schon. Und wenn man das ganze Album anhört, ist es doch wieder richtig gut Punk. Aber Hast du die Single schon eingesteckt? Nee, die liegt jetzt da hinten, ne? Dann habe ich ja noch was zugesendet bekommen. Ach ja. Das geht auch direkt an dich. Danke, ja. Ich habe ja auch einen Plattenspieler. Ja, ich habe nur einen Plattenspieler. Wie nur einen Plattenspieler? Ich habe nur einen Plattenspieler. Ich kann CDs zu Hause nicht abspielen, weil ich kein Gerät dafür habe. Ja, du hast schon so ein kleines Laptop. Ja, aber da höre ich auch keine CDs mit. Da kann man aber CDs reinstecken. Ja, manchmal noch. Selten. Bei alten Laptops und hast du ein altes. Ja, dafür, ich hole mir auf jeden Fall keine CDs mehr. Ja, auf jeden Fall ist es eine Split-Single mit Senior Karoshi und Außer Ich. Ja, Außer Ich sind eigentlich aus Siegen, aber ein Teil davon wohnt in Köln und die proben auch wohl hier. Mhm. Das habe ich nämlich mal erfahren. Die finde ich auch ganz gut. Senior Karoshi weiß ich auch, dass sie mal hier gespielt haben, ja, aber ich kann nichts dazu sagen. Und das Tumbleweed Record Label, die sind auch hier in Köln. Die wollte ich auch schon mal einladen vor 2 Jahren oder so, aber die haben sich dann immer gemeldet. Da sind auch Kirmes, ne? Auf dem Label. Die Band kann ich nicht. Ach so. Kirmes, sagt man nichts. Nicht? Ne. Sagt man bekannt nix. Hier. Ja. Ja, spielen wir doch mal Senior Karoshi, ja, oder? Dann lerne ich die auch nochmal kennen. Mm-hmm. Wasted on the Young. Wasted on the Young? Ist das Englisch? Ja. Ja, schön produziert, aber halt, was sagst du dazu? Ja, ich sagte gerade, an dieser Stelle könnte das Lied zu Ende sein und dann war es das auch, zum Glück, weil noch eine Minute länger hätte ich mir das da doch nicht anhören wollen. Ja, Es stört jetzt auch nicht so unbedingt, man kann auch schön dabei Geschirr spülen oder so. Das ist nämlich das Allerschlimmste, es ist nicht scheiße, aber auch nicht gut, sondern dieses irgendwie mittendrin. Das ist das Allerschlimmste, was, finde ich, an eine Band, an Musik hervorbringen kann. So irgendwie. Ja, Belanglosigkeit. Eine Belanglosigkeit, dahin plätschern, merkt man nicht, geht schnell weg. Schade. Ja, der andere Nils, der wahre Nils, ist immer noch nicht da. Ja, der geht. Wir müssen uns noch eine Strafe ausdenken dafür. Er muss die Flasche Schwedenkräuter austrinken oder sowas. Oder er muss das anziehen in Zukunft, was wir ihm vorschlagen, sagen. Ja. Natürlich eigentlich zu seinem Besten. Ja, weil er immer so geschmacklos gekleidet ist, haben wir mal so irgendwie beschlossen. Wir haben jetzt ja auch nicht die Ahnung von Klamotten, ne? Aber ist es halt zu seinem Nachteil. Wir wollen ihm ja immer helfen. Sieht er immer so aus, als hätte die... Hat er eine Mutter? Ich weiß gar nicht. Ja, hat er. Auf jeden Fall, als würde die Klamotten kaufen, so mit dem Rollator. Ja, okay. Alles, was beim Primark auf den Boden fällt. Mit ihm zusammen. Ja. Boah, das ist gemein. Nein, ja, wir meinen es ja nur gut, wir wollen ihm helfen. Hier riecht es irgendwie, ach so, das ist der Schnaps, ne? Ja. Ich habe gerade gedacht, ist irgendwo Aceton ausgelaufen oder so. Nee, was hast du hier für Sachen? Ich hab sowas nicht dabei. Ja, ich habe das schon lange immer getrunken. Ja, ich genieße hier nämlich gerade einen Kräuterschnaps, den der Rüdi eigentlich immer nur als Strafe kredenzt, wenn man eine gewisse Band aus Frankfurt erwähnt oder irgendwas anderes, was er überhaupt nicht leiden kann. Ja. Fußball. Ja. Ne? Deswegen trinke ich den jetzt pro forma. Sehr gut. Ja, machen wir doch gleich weiter mit Außer ich. Na, dann haben wir das Thema hinter uns, oder? Ja, von denen verspreche ich mir jetzt etwas mehr. Alles klar. Das heißt, eine Frage der Ehre. Hallo, ich bin Leonard Nimoy. Die folgende Geschichte der Außerirdischen ist wirklich wahr. Und mit wahr meine ich erlogen. Es ist alles erlogen, aber es sind unterhaltsame Lügen. Und ist das letztendlich nicht die echte Wahrheit? Die Antwort lautet nein. Unsere Geschichte beginnt an einem Freitagmorgen in einer kleinen Stadt. Hier ist der Sensenmann aus Oberbayern. Wenn es dunkel wird, dann geht er raus. Hält den stechenden Schmerz im Kopf kaum aus. Fällt die Ehre an, reißt sie raus, beißt sie raus. Nimmt die Sense oder den Traktor. Fahren konnte er ihn noch nie. Naja, musikalisch passt ja zu der anderen Band, ne? Er war ein bisschen deprimierend, aber auch jetzt nicht so schlecht, fand ich. Ich habe ja gerade zu dir gesagt, wenn das alles fetter produziert wäre, wäre das schon eine sichere Sache, was den Erfolg angeht. Aber es ist auch nicht schlimm, dass es nicht so fett produziert ist und noch ein bisschen nach Proberaum klingt. Macht die Sache doch sympathisch. Das sagt der Schlagzeuger von Salama Sota. Ja, hast du dir unsere Aufnahme angehört? Nee, ich hab die Aufnahme inzwischen. Ja, es gibt 3 Lieder auf unserer Seite. Ah. Tatsache. Aber bei uns ändert sich ja eh alles, weil wir eine neue Sängerin haben und das ganze Konzept wird umgeschmissen. Und ah ja. Vielleicht singen wir auch in Zukunft auch auf Deutsch. Aha. Ne? Ganz andere Band werden wir. Ah. Braucht ihr nur noch einen Namen, den man sich merken kann? Das kann man sich merken, hallo? Blitzkrieg bedeutet das auf Deutsch. Nennt uns einfach Blitzkrieg. Ja, auf Finnisch oder sowas, ne? Genau. Ja. Wir hatten auch 2 Auftritte dieses Jahr schon. Einen in Osnabrück mit... Scheiße. Mit die Bullen wahrscheinlich, oder? Nee, ach, es hätten Contempt spielen sollen, die alten Briten, aber die haben dann leider kurzfristig abgesagt. Aber da war Fleece and Lies. Kennst du die noch? Die Niederländer? Ja, mit der Sängerin? Ja. Die haben gespielt und noch so eine Knüppelband aus Dänemark. Und am nächsten Tag haben wir sehr schön gespielt in Lübeck in einem Hotel, im Restaurant des Hotels, mit der Gruppe Prododonna und die Lebenden Leichen, die ich auch im Oktober ungefähr hier nach Köln holen werde. Die nämlich alte Punk-Klassiker, also englische, vornehmlich auf Deutsch covern, aber nicht so albern, sondern schon mit Hintersinn. Die haben zum Beispiel von den UK Subs den Song Warhead umgewandelt in einen ernsthaften Song, der so die Waffenlobby kritisiert. Ich dachte erst, das sei so eine reine Ulknummer, ist es gar nicht. Ist echt gut. Macht Spaß. Also Prododonna und die lebenden Leichen. Ja, Nightbirds hast du noch mitgebracht. Genau, geile Band habe ich durch meine Freundin Pia kennengelernt. Sind die aus New York oder sowas? Ja. Ja, sind sie wohl. Mhm. Und jetzt kommt erstmal ein bisschen Tempo hier in die ganze Sendung. Ja, genau. Escape from New York heißt auch der Titel. Ja. Hätte man es ja denken können. Also, dass es jetzt schneller ist, ist auch gelungen. Es kam mir jetzt auch überraschend langsam vor. Ja, also bei mir zu Hause läuft es schneller. Was? Ja. Beim Schallplattenspieler wurde irgendwie noch 72 einstellen können, oder was? Nee, das gibt es auch hier bei diesen Playern. Auf dem Rechner kann man da das Tempo verändern. Und ich habe meinen bestimmt nicht schneller eingestellt. Das ist eigentlich flotter. Das hat übrigens gerade geklingelt. Der wahre Nils kommt jeden Moment zur Tür herein. Ja, der kann jetzt mal wahrscheinlich nass wie ein Pudel und riecht auch so. Ja. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt, ja. Und ich denke mal, er kann mal sehen, wie lange das dauert mit diesem scheiß Aufzug, weil einer ist ja ausgefallen im Moment. Echt? Ja, am anderen wird ständig umgezogen, also immer belegt. Und die anderen zwei, da ist er wahrscheinlich nicht in der Lage, die zu benutzen, weil da muss man nämlich auch noch das Treppenhaus benutzen. Oh, okay, dann dauert das ja noch 10 Minuten, bis er hier ankommt. Also ist er um 9:30 da. Ja, sehr schön. In diesem großen Labyrinth. Also ich habe da was. Also ich habe da jetzt ich hätte eigentlich auch sagen können, wir spielen uns eure Lieblingslieder heute, so die All-Time-Fave, ne? Tralala. Ach du Scheiße, ich höre ja eigentlich privat gar keinen Punk. Das ist es, ne? Also ich bin im Moment ziemlich so musikalisch sehr lustlos. Mhm. Also bei mir läuft eigentlich so im Hintergrund wenig Musik, außer montags. Ja, sagtest du ja, dass du eh der Musik ein bisschen überdrüssig bist schon länger. Weil es ist schwierig, immer was Neues zu hören. Meistens kennt man alles schon irgendwie, findet alles nicht mehr so geil. Besinnt sich dann nochmal auf so Klassiker, die man aber schon vor 20 bis 30 Jahren gut fand. Ich weiß nicht, ob das allen so geht. Vielleicht geht es nur mir so, aber ist wahrscheinlich auch irgendwie, die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, wo man sich ein Album gekauft hat und dann hat man sich oder runtergeladen und dann hat man sich gefreut und hat es dann irgendwie tausendmal hoch und runter gehört. Mir passiert das ab und zu aber doch noch, wie zum Beispiel gerade bei der vorhin erwähnten Band White Lung, da freue ich mich wirklich, die läuft jetzt seit Tagen bei mir zu Hause. Ja. Ich kriege ja auch ab und zu mal Sachen geschenkt, da bin ich dann nicht immer so begeistert. Ah, da kommt er. Hey. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Ja, aber du hast schon recht, es wird mit den Jahren schwieriger. Aber immer, es gibt ja immer wieder noch neue Bands, junge Leute, die also noch was wollen. Das merkt man auch oft in der Musik. So, Nils. Na, es hat geregnet, ne? Na, komisch. Und du hast kein Auto oder sowas. Ja. Schnapp dir mal das Mikrofon und setz dich zu uns. Mach ich. Ja. Nimm dir einen Schnaps. Darfst du auch ein Lied aussuchen? Ja, dein Lieblingslied. Ja. Sofort, jetzt. So, guck mal hier, kriegst du erstmal die CDs überreicht. Oh, also wenn hier einer denkt, ich schmeiß hier irgendwas weg, weil mir es nicht gefällt, stimmt nicht, ich gebe alles dem Nils. Du bekommst auch diese Beipackzettel, diese schön gedruckten, in Vierfarbdruck. Das sind Promo-Zettel von der Plattenfirma. Ja, das ist, wird halt gedruckt. Früher hat man sowas kopiert, aber Drucken ist inzwischen die sehen ja richtig nobel genauso aus. Genauso billig, teuer. Achtung, mach da mal keinen Knoten rein. So. Ist das an? Ja, es ist an, ja. Danke, Rüdi, für die CDs. Jetzt kann ich wieder nach Hause gehen, ne? Oder? Ja, jetzt kannst du wieder gehen, Du musst noch ein Foto machen, dann... noch ein Foto schnell, ja. Genau. Habt ihr denn irgendwas davon schon gespielt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Nee, ich wäre ja zum Beispiel ein bisschen gespannt auf hier die Band Los Bier holen. Ja, da können wir mal spiegeln. Ich gebe aber keine Garantie, dass es irgendwie gut ist. Kann alles Mögliche sein, ne? Das war die Band Los Bier holen. Deine neue Lieblingsband, Nils, ne? Ich habe erst gegen Ende gemerkt, dass das eine deutsche Band ist, ne? Wenn man Los Bier holen heißt? Ja, ich dachte, das wäre eine spanische oder mexikanische oder was? Lustig. Ja, ja, leider so eine Band, wo ich denke, warum ist das so? Warum haben die sich gegründet? Weil sie warum machen können, die Musik? Ja. Hast du eine Ahnung, woher die kommen? Ich komm, der Nils ist so hier, der Chef, der hat die ganzen Zettel in der Hand. Los Bier holen. Ja, da gibt es auch so einen Zettel dazu. Aus GEMA Kacken, steht drauf. Ja, aber guck doch mal auf den Zettel. Hallo. Ja, Entschuldigung, Mensch. Ich bin gerade völlig begeistert von den Titeln. Ja. Die Gröle und Bums Musik, das klingt echt. Das ist wirklich und 24 Titel auf einer CD. Ja. So viel Musik, so viel Langeweile. Doch, die haben Mexikaner wieder auf. Die kommen irgendwie aus Mexiko. Toll, wo kommen die her? Aus Berlin wahrscheinlich oder aus ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass Kreuzberg, sondern aus irgendwie aus. Aus dem Vorort. Vorort, ja. Aus Köpenick oder was. Ja, da lese ich schon ein Wort: Funpunk. Ja. Schlagerchor, oh. Ja. Das Beste ist ja ein Funpunk, also das heißt ja übersetzt lustig, ne? Aber es gibt keine Funpunk-Band, wo ich jemals gelacht hätte. Zur Hochzeit des Funpunk gab es ja mal so einen Running Gag in der Szene: so, ey, bist du Funpunk? Erzähl mal einen Witz. Ja, Nils, bitteschön. Danke. So. Ja, das mit die Geschichte des Funpunks ist ja auch ein einziges Missverständnis, weil die so bezeichnet wurden, wollten es eigentlich gar nicht sein. Und die das dann später offensichtlich gemacht haben, waren auch auf gar keinen Fall lustig. So irgendwie so leere Versprechungen, kennst du die noch? Abstürzende sowas. Brieftauben waren ja auch so ein Fall, ne? Und ja, wobei die, ja, Schließmuskel. Ja, wobei die auch Frolix überhaupt nicht Funpunk machen wollten. Die hatten ja auch musikalisch ziemlich viel drauf. Die haben ja auch mit so Bands wie MDC und sowas gespielt. Ja, das heißt also, Funpunk-Bands haben musikalisch nichts drauf? Ja, nee, also Schließmuskel hatten in ihrer frühen Phase, hatten die wirklich, also bevor sie diese Pizza Mafia oder sowas Alphabet gemacht der Mafia. Haben. Ja, genau. Bevor sie das gemacht haben, waren sie eigentlich richtig richtig hart. Ja, die seht, welch ein Mensch, die geht ab. Ja, und die waren nur live extrem schnell. Oh, das habe ich hier mal extrem schnell spielen lassen, glaube ich, als ich das erste Mal hier war. Mhm. Fällt mir gerade ein. Ja. Kam ja auch grob aus meiner Heimat hier. Rein. Ja, den Schlafke habe ich ja letztens gesehen im Limes. Ach so. Mit seinem Projekt Zwackelmann, ne? Zwackelmann, ja. Ja, apropos Niederrhein, Nils und ich waren ja neulich bei Fahnenflucht. Nils, wie fandest du das Konzert? So cool wie beim letzten Mal. Also technisch gibt es da gar nichts zu meckern. Es macht auch total Sinn, dass diese Band einen eigenen Mischer mitführt, weil der an den richtigen Stellen kurz die passenden Effekte reingedreht hat und es wirklich so war wie auf der Platte. Das hätte jetzt ein anderer Mischer nicht so hingekriegt. Aber was ich dem Rudi gerade schon erzählt habe, vielleicht ist dir das auch aufgefallen, die ziehen so ein komisches Publikum mittlerweile. Ja, völlig. Das war echt, ging mir total auf den Keks. Und da kann die Band garantiert nichts für, aber ich hoffe auch nicht, dass sich das bei denen so weiterentwickelt. Ja, aber irgendwie scheint es ja nicht die richtigen Leute zu erreichen. Irgendwie, die machen vielleicht gute Musik irgendwie und auch kritische Texte. Und absolut. Also mich erreichen sie übrigens auch nicht so richtig. Wie viele Leute waren da ungefähr? Ausverkauft. Ja, wie viele Leute? 140. 140? Ja. Wo haben die gespielt? Sonic. Ah. Ja. Ja. Sonst wären wir ja wohl nicht da gewesen. Ja. Ja, hätte das sein können, ihr geht ja ab und zu mal ins Underground oder ins LMH oder so. Ja. Na? Aber da legt er nicht auf. Wegen dem Publikum. Zwei Geschichten. Also da war ja ein Typ, der lief tatsächlich mit einem bösen Onkels-T-Shirt irgendwie im Sonic Ball rum und das geht ja irgendwie erstmal schon mal gar nicht irgendwie, ne? Und, ja, das ist so eine Sache, ich würde jetzt hier nicht jeden verurteilen, der war ja wohl auch noch jung. Ich habe das auch schon mal. Ich werde ja einem 19-Jährigen nicht sagen, ey, du hast einen Onkel. Ja, wir waren aber auch mal jung und wir waren auch nicht doof, oder? Deswegen. Nur weil man jung ist. Also jung ist keine Ausrede. Besoffen ist auch keine Ausrede. Aber bezeichnend an diesem Deutschrock-Publikum ist, die hören einfach nur deutsche Sprache und es ist sofort alles so wie Onkels. Mhm. Ja, ne? Ja. Absolut, das ist überhaupt das Gefühl. Wir haben keinen. Und jetzt kommt noch ein nächstes Mal. Ich habe ja danach noch aufgelegt, ne? Und war echt ein lustiger Abend und hat mir auch Spaß gemacht. Aber da kam echt ein Typ. Anfangs machte der einen scheinbar netten Eindruck und dann wünschte der sich tatsächlich von mir irgendwie Endstufe. Der fragte mich wirklich: Hast du was von Endstufe? Ich dachte, ich höre nicht richtig irgendwie, ne? Und dann war ich kurz davor, den irgendwie rauszuschmeißen. Und der wollte natürlich nicht irgendwie. Ne? Der wollte sich nicht rausschmeißen lassen. Nein, und so. Und fing an zu diskutieren und meinte: Nee, die erste Platte von Endstufe. Stufe, die wäre ja unpolitisch und da waren die ja noch Punk und er ist ja selber auch Punk und der war überhaupt kein Punk. Er ist überhaupt gar nicht, weißt du, von wem ich spreche? Hast du den gesehen? Ja, der war einfach nur ein Schmalspur-Wicht. Ja, also hier, ich weiß nicht, ob der Typ vielleicht gerade zuhört, der scheint ja auch neben Endstufe auch ein paar vernünftige Bands zu hören. Also echt, ich zweifle an deinem Musikgeschmack und also eine Punkband war da erstens noch nie, das war immer eine Skinhead-Band. Die waren halt nicht offen rechts am Anfang, kann man so sagen vielleicht. Ja, aber der Typ hat mich auf jeden Fall sauer gemacht irgendwie. Auch wenn ich ihm abnehme, dass er jetzt nicht unbedingt ein Nazi war oder vielleicht besonders rechts oder so. Aber einfach mal Gehirn anschalten, besonders wenn man halt in so Läden geht wie Sonic Ballroom oder keine Ahnung, Limes und da gibt es ja noch ein paar andere coole Läden überhaupt hier. Ja, aber da haben, also ich muss man ehrlicherweise sagen, da haben schon andere auch ihr Gehirn nicht eingeschaltet oder vielleicht auch gar nicht in Betrieb. Sowas hätte ich ja irgendwie im Blue Shell irgendwie erwartet, dass da sowas passiert oder so nach 9 mm oder so, aber. Nee, aber so, das ist so ein Running Gag, das passiert so alle Jubeljahre mal, dass da so Spaßvögel fragen, dann, ah ja, hast du nicht Screwdriver, die erste Platte, die war doch noch Punk und so, also völlig so ein Quatsch halt, überhaupt das zu fragen. Ja, als Kneipen-DJ muss man dickes Fell haben, ne? Ja, scheinbar, ja. Aber ansonsten fand ich Nils Auflegerei fast gut, bis auf deine Phase da mit diesem Balkan-Gedudel da. Aber da muss man ja sagen, geschäftlich in Ordnung, weil da tanzen die Leute. Ja. Ja, dann versuch mal irgendwie danach was aufzulegen, irgendwie einen Übergang zu finden. Das ist schwierig. Was immer ja geht, ist, deswegen funktioniert ja, glaube ich, diese Irish Pogo Party so. Es geht immer dieses Dropkick Murphys Gedudel, Flogging Molly oder eben so Balkan Ska Gehoppel. Ne? Ja. Oder Billy Idol. Billy Idol ja. Finde ich auch gut. Mhm. Aber eigentlich, wer tanzen will, soll samstags hingehen und nicht an einem Freitag, finde ich. Ne? Ja. Samstag wird da getanzt, Freitag muss man da pogen in den Laden. Genau. So, wir machen jetzt musikalisch weiter, oder? Ja. Du hast schon ein paar Sachen mitgebracht. Also ein schnelles Lied ist wirklich Morning Glory. Ah, ich glaube dir gar nichts mehr. Doch. Mit schnellen Liedern. Das ist wirklich schnell. Ja. Morning Glory sind teilweise Leftover Craig Leute, falls das einigen Leuten was sagt. Okay. Punk's No Dead I Am. Jo. Als Lied. Hey! Ja, der Nils hat sich jetzt gerade eben wieder beschwert, dass das Lied langsamer wäre als bei ihm zu Hause. Ich gehe mal davon aus, dass du irgendwie so ein ich weiß nicht, was du für einen MP3-Player daheim hast, ne? Ja. Irgendwie, da irgendwie. Halt mir fest, bei mir zu Hause läuft alles schneller. Da muss man Sonic Ballroom ja auch vorsichtig sein, wenn man auflegt. Ne? Da kannst du auch die Geschwindigkeit vom CD einstellen. Ja, das hast du nämlich auch nicht gemerkt. Ja, ich bin aber nicht der Erste, der das passiert. Du kannst dann nämlich die Geschwindigkeit auch bei den CDs einstellen. Und irgendein Lied, was ich auch gut kannte, war da so lahm. Und ich so, ey Nils, das Lied ist viel schneller. Mach mal die Geschwindigkeit wieder hoch. Und so, ah ja, stimmt. Ja, wenn man älter ist, dann merkt man das nicht mehr so. Nee, dann ist einem so ein merkliches Tempo auch ganz recht. So ein bisschen mal das Tempo rausnehmen aus dieser hektischen Musik. Die Tücken der Technik. Ja, die Sendung kann man sich ja auch dann dementsprechend schneller anhören. Ja, vielleicht dann so Slow-Mo mit ganz tiefen Stimmen. Ja. Aber ich glaube, das geht auch technisch so, dass die Stimmenhöhe gleich bleibt, ne? Das wird dann runtergetriggert oder sowas. Ja. Ja, das wäre ja scheiße, wenn wir alle klingen würden wie Mickey Mouse oder so. Das war auch so, süß. Oder auf Helium. Ja. Hallo. Hallo, hier ist Pogo Radio. In komprimierter Version. Ja, also wenn wir schon alles so ein bisschen so hier Mittempo-mäßig haben, dann können wir auch mit Aufbewährung weitermachen. Kommt, ist das ein Mittempo-Song? Das ist, glaube ich, ein Mittempo-Song. Weil die machen eigentlich... Ja, bei dir daheim auf deinem komischen MP3-Player machen sie schnellere Musik, ich weiß. Ja, ja. Aber die haben auch so richtig Ufter-Ufter-Lieder. Ist das eine Band, die politisch korrekt ist, die man hier auch spielen kann? Ja, natürlich. Die nicht von, ja, der Name ist jetzt, kann man drüber streiten, aber die sind so ein bisschen ZSK-mäßig. Naja. Finde ich. So, die geben sich so ein Image. Ich finde ZSK also nicht so doll musikalisch. Ja, ich finde, ist jetzt auch nicht meine Band, dafür war ich dann schon zu alt. Der Sänger, der wohnt ja in der WG zusammen mit dem von Kotzreiz. Ach was, echt? Ja, mit dem Klodeckel. Mit welchen denn jetzt? Mit dem Drummer? Ja, mit dem Klodeckel. Der von Jennifer Rohrstock auch. Ja. Aha, dann verdienen die so wenig Geld, dass sie also in einer WG leben müssen. Ja, das wenn ist so du, die privaten Geschichten, die man irgendwie bei Pogo Radio hören ja, will. Es ist ja so, wenn du Musiker bist, dann bist du ja meiste Zeit auf der Bühne und unterwegs. Und dann brauchst du auch nicht so viel. Nee, so der Ding ist, also, ich habe den Namen jetzt vergessen, der ist ja wirklich immer auf Tour. Entweder mit Jennifer oder Kotzreiz. Na, siehst du? Wenn die Jennifer weiß nicht gerade, wie der Urlaub in Thailand macht. Und wenn du dann halt wieder irgendwie ständig irgendwie in einem Hotel rumhängst, dann, wenn du auf Tour bist. Oder im Bus. Ja. Ja, da kann man auch in einer WG wohnen. Du brauchst auch nur ein Bett zu Hause. Ja, ich. Genau. So ist das. Aufbewährung statt der Sünde. Wieder geklärt. Heißt das Lied. Ist es nicht auch das Video, das dazu entstanden ist mit unserem Jürgen Worps? Den weiß ich nicht, den habe ich Samstag noch getroffen, aber ich hatte jetzt. Der könnte ja mal eigentlich so als Trendscout oder sowas ähnliches, also weil er immer so gut gekleidet ist, ne? Ist ja immer eigentlich ziemlich pfiffig unterwegs hier klamottentechnisch. Da könnte man unseren wahren Nils hier mal klamottentechnisch ein bisschen beraten. Weil ihr seid echt solche. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Nils, der müsste dann so eine Lederjacke tragen. Nee, es geht nicht darum. Es geht nicht um Marken. Nils, es geht nicht um Marken. Es geht nicht, dass du in irgendwelche. Es geht einfach darum, um dich ein bisschen optisch ein bisschen aufzuhübschen. Soll ich mal den Rüdi beschreiben, wie der hier gerade sitzt mit seiner kurzen Hose, irgendwie barfuß. Vergiss doch mich. Wie der letzte Hippie. Ich bin da jetzt ein ganz schlechtes Beispiel. Ja. Aber bei dir, da ist noch was zu retten. Na, okay, mit deiner Casio-Digitaluhr da am Handgelenk. 9,99 Euro, weiß gar nicht, was du hast, Mann. Ja. Die haben ganz viele, sogar im Sonic Ballroom habe ich da schon Leute gesehen, die damit rumlaufen. Der hat sich aus dem Spiegel gesehen, oder was? Ja, manche sprechen auch mit denen. Ja. So Knight Rider-mäßig, ne? Hallo, drei Kettenfälle. Ja. Spiel mal auf Bewährung. Stadt der Sünde. Zeitungen und bittet mich um meine Tanz. So, geht mal wieder an die Mikros. So, und jetzt setzt mal hier weiter irgendwie. Ja, eigentlich gute Band, glaube ich. Die hat Potenzial. Ich habe die ja damals im Sternhagel gesehen übrigens, ne? Echt? Ja, vor sechs zahlenden Menschen. Ach so. Und, ja, die Band. Die waren eigentlich, haben trotzdem sich wacker geschlagen. Und die waren auch schon in der Sendung. Zwar nur über Skype, aber... Die haben auf jeden Fall Potenzial, größer zu werden. Wir haben jetzt die sind schon groß. Wieder, ja, wir die haben jetzt schon wieder groß. So ein lahmes Lied gehört. Und ich glaube, heute ist die Sendung der lahmen Lieder irgendwie. Mhm. Vielleicht hören wir gleich noch. Wir machen einfach weiter mit lahmen Liedern. Lahme Musik. Einmal hören. Muss man mal ein bisschen lahme Lieder laufen lassen. Oder wir hören nochmal Pogenproblem, weil AfD-Motherfucker ist definitiv nicht lahm. Das weiß ich. Ja. Der Song. Ich habe da noch was auf Halde liegen, nämlich Beatpoeten. Weißt der Titel warum? Hipster bedrohen unser Leben klingt witzig, aber ist das Punk? Ja, das ist so eine Mischung. Elektropunk nennt sich sowas, ja. Das ist aber auf einem coolen Punk-Label erschienen. Wie heißt? Da ist Rastatt. Twisted Shorts. Ja, Twisted Shorts, ja. Ja, genau. Fiel mir gerade ein, das ist nämlich was da drauf, die machen sowas wie Elektropunk. Mhm. Ja, aber weil wir hier open-minded sind, ne? Natürlich. Ja. Ich höre ja auch ganz andere Sachen. Spielen wir mal hier. Hipster bedrohen unser Leben. Ist das, die Platte das heißt ist aber Geheul. Nicht angelehnt an den alten Schleimkeim-Song. Genau, ne? ist auch ziemlich neu. Aha. Rausgekommen. Also auf dem Album Geheul. Ja. Es ist natürlich leicht gesagt, wenn man zum Indie-Club gehört. Die hippen Hipster tun nur Teich, gehören beleidigt und belehrt. Holzfäller Hemden, haltet ein, weil's uns echt empört. Wir brauchen keine Brillen um 4 Uhr nachts. Wir schauen weg, wenn's Strobo stört. Es ist egal, wie die Band grad heißt. Lass das Smartphone bitte aus. Punk ist das nicht, damit du's weißt. Wer das behauptet, der fliegt raus. Doch, Indianer kennen Schmerz, weil euer Anblick echt verstört. Wir sind noch ohne Beute losgegangen. Wir haben noch echten Punk gehört. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Sonic Youth. Wie die ist, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Du bist, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Hey, darf ich deinen Beutel tragen? Kreuze bitte an. Ja? Nein? Awesome. Das Lied ist vorbei, ne? Darf ich was dazu sagen? Ja, Nils, das war wirklich Mist, ehrlich. Ja. Aber es erinnert mich ein bisschen an Tommy Stumpf. Und Tommy Stumpf mag ich eigentlich gerne, irgendwie, das ist der KFC-Sänger. Ja, ne? Aber das der war ja damals so was anderes. Da war es noch neu, subversiv, das ist jetzt einfach nur flach. Ich sag mal auch 40 Jahre her wahrscheinlich, ja, ne? Ja, ungefähr. Ja. Ja, also ich meine halt, keine Ahnung, man müsste vielleicht die Leute dahinter kennen und aber jetzt so ohne Hintergrundwissen muss ich einfach sagen, wenn ich so höre, vielleicht haben die auch geile Songs, aber der war es jetzt nicht. Ja, laut Linus Volkmann habe ich ja eher eine schwache Tür oder gar keine Tür, ne? So, also so clubtechnisch. Also bei mir könnten sie auch gerne mal in die Sendung kommen. Okay. Ja, weil ich denke mal, die haben schon was zu erzählen. Alle Bands haben was zu erzählen. Und wenn sie da mit ihrem Lofi-Equipment da ein bisschen Musik machen und sich so einen Text einfallen lassen, ist es schon. Das finde ich immer das Problematische. Hupen, ne? So der Punk-Begriff wird ja immer jetzt viel breiter definiert. Also das mögen ja alles Leute sein mit Punk-Kontext und die haben bestimmt interessante Sachen zu erzählen und textlich war das bestimmt auch ganz cool, was sie gerade da gesungen haben. Aber ja, musikalisch ist das doch wirklich schwach. Ja, textlich ging mir das ziemlich am Arsch vorbei, weil ich ja mit Hipster eigentlich so ziemlich wenig zu tun habe. Nee, da war jetzt kein Hit, da fehlte eine Hookline. Da höre ich doch lieber Ich und mein Pony von den Toten Kreckhuren. Das ist gut. Ja, das haben wir beim Funpunk, ne? Oder? Habt ihr euch jetzt hier ein All-Time-Fave-Lied gewünscht? Genau, ne? Jetzt geht's zurück in die 80er und dieses Lied ist wirklich schnell. Denn jetzt kommt... Es ist nicht schnell. Doch. Nein. Das ist wohl schnell. Nein. Es kommt eine alte Legende aus Hannover namens Blut und Eisen. Schnell waren die frühen... Lieder von Schließmuskeln, die waren schnell. Ja, aber Blut und Eisen auch schnell ja? Von der Platte. Okay, Blut und Eisen von der Schreidoch-Platte. Darf ich es wagen, das zu sagen? Terror, Kongo, Mongo. Es, es. Ja, ja, ich habe mich vertan. Ja, Valium, ne? Aber es hatte... Das Lied ist schnell. Ja, das ist so schnell. Das ist halt echt so albern. Es geht doch gar nicht um Geschwindigkeit, sondern doch, wir haben einfach jetzt darum, wie mächtig so ein Song ist. Und ja, der war mächtig. Ja, also wirklich, das ist, wenn man mich fragen würde, irgendwie so, was die 10 besten Songs sind, ist dieser Song hundertprozentig mit dabei. Und wer mir widerspricht, der hat Unrecht. Ja, und nur weil du ihn auswendig kannst. Nein, warum denn? Ja, weil der halt Text, musikalisch einfach so genial ist. Der Nils kann auch Lieder von Tonsteine Scherben auswendig. Ja, da bin ich nicht ganz so textsicher, glaube ich, überall. Aber da hat übrigens, glaube ich, gerade der Schlagzeuger gesungen irgendwie. Ne? Ich glaube, der Schlagzeuger hat noch ein paar anderen Sachen gesungen, irgendwie bei Blut und Eisen. Der hätte eigentlich der richtige Sänger werden sollen bei Blut und Eisen. Meiner Meinung nach hat er die bessere Stimme. Wir hätten Schrei doch hören sollen. Ja, wir hätten, ne? Oder Luftabwehr oder ja. Naja, sprich ihre Flugabwehr, sie haben. Ich habe jetzt mal auf die Schnelle noch was wirklich, glaube ich, Schnelleres gefunden. Auf der Suche nach dem schnellen Song heute. Ja, aber das ist jetzt auch, also Starfucking Hipsters, das ist nämlich die Band, da ja, du das mal. Starfucking Hipsters ist auch wieder eigentlich ein Zeitprojekt der Leftover Crack Leute, die auch Morning Glory haben. Also da sind teilweise auch andere Leute bei. Ja, haben schon zweimal im Ballroom hier gespielt. Tja. Ja, und Starfucking Hipsters habe ich auch gesehen im live. Im Ballroom? Im Ballroom, ja. Mhm. Und es ist ja eine New Yorker Band, ne? Und was mich da eigentlich irgendwie begeistert hat, dass die eigentlich alle aussehen wie der Nils, ne? Keine Tattoos und trotzdem cool. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ne? Nee. Doch. Du hast noch gar nicht meine ganzen Tattoos gesehen, hör mal. Zeige ich dir gleich. Oh, okay. Rote Premiere. Nils zeigt seine Tattoos. Oh. Ja, nach dem Song. Starfang Hipsters mit dem Lied Anna Nuk. Ja, da. Auch der Rüdi hat auf der Suche nach dem schnellen Song daneben gegriffen. Das soll absolut halt heute nicht mehr sein. Normalerweise läuft das Lied schneller. Ja, bei mir zu Hause. Ich höre das mal. Ja. Oh Mann, hey. Ja, irgendwie, der Nils kam zu spät. Ne? Der Nils kam zu spät. Es ist alles heute irgendwie heute, Tempo nicht drin. Ja. Jetzt kommt nämlich das letzte Lied, was wir gleich hören werden, ist auch nicht schnell. Das kann ich sogar jetzt schon sagen. Ja. Von der Berliner Band Cult Values, die am 16.07. hier im Club Scheiße spielen werden, zusammen mit die Tunnels oder Tunnels. Ja, machen so Garage, Hardcore so ein bisschen, vielleicht wie Dean Dirk, nur eben nicht so schnell. Ja. Hm. Den Dirk hätte man spielen sollen. Ja, das ist, die ist ja, schnell. Nächstes Mal bereiten wir uns besser vor. Ja. Spielen nur so Lieder, die so 45 Sekunden gehen oder so. Genau. Können wir auch viel mehr spielen dann. Ja. Alles klar, ne? Cult Value. Cult Value. Warte mal, wir haben noch ein bisschen Zeit, weil da können wir dann am Schluss spielen, das Lied. Also, Nils, erzähl noch einen Witz. Ja, erzähl noch einen Witz. Irgendwie ein mit Katzen, wie nennt man Katzen in einem. Scheiße. Ja, der war gut. Katzen. Der war gut. Die Antwort ist auf jeden Fall Mietshaus. Ja, wie nennt man Katzen? Ja, wohnen Katzen im Mietshaus. So einfach war der Witz, ja. Sagt ein kleiner Stift zum anderen kleinen Stift, Wachsmalstift. So, jetzt spielen wir noch ein Lied. Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Das war wieder Pogo Radio mit Moderfunk oder hier live bei Punkrockers Radio. Und ich verabschiede mich und die nächste Sendung. Ja, wird besser. Schneller. Kann nur besser werden. Auf jeden Fall. Liegt auch am Wetter. Ja, immer. Immer im Wetter. Ne? Oh, hier der Nebel. Jetzt hört auf, diese Sendung schlecht zu reden. Die war super gut. Ja, du hast schon die Hälfte nicht mitbekommen. Ja. Ja, okay. Das, ja, tschüss. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Bleib gesund. Ja, genau.